Aber eines Tages verfallen die Freunde dem kaiserlichen Aufgebot. Sie sterben durch die Hand des Grafen Mangold von Nellenburg, der auch selbst auf dem Platz bleibt. In der Marienkirche zu Konstanz findet der unglückliche Jüngling Ernst seine letzte Stadt. Der Kaiser ist Sieger geblieben und hat sich mit einer rücksichtslosen Entschlossenheit des Unzuverlässigen entledigt. Seine unversöhnliche Härte kennzeichnen die Worte bei der Nachricht vom Tode des Herzogs: bissige Hunde leben nicht lange. Dieser Ernst aber, der so früh ins Gras gebissen, ist der Liebling der deutschen Dichtung des Mittelalters geworden. Ein Spielmann hat den Herzog wegen der Treue zu seinem Wetzel, dem Werner, gepriesen. Er lässt ihn von einer wunderbaren Reise ins Morgenland ruhmvoll wiederkehren und die Verzeihung des Kaisers erlangen. Diese Dichtung, die sich die Herzen der Ritter und Rittersfrauen, aber später auch der bürgerlichen Leser und Leserinnen erobert, gab dem Jüngling ein Nachleben, das sein frühes Ende verklärt. Ernst erlag, weil er alles in der Welt persönlich wertete. Dafür aber ist er als der wahrhaft treue Freund seines Schicksalsgefährten Werner der Held des Liedes geworden. Noch im vierten Akt der Tragödie des Herzogs gibt es im Osten Sturm. Der trotzige Mieszko von Polen verweigert die Huldigung. Vor seinem Einfall im Jahre 1028 muss das Bistum Zeitz nach Naumburg zurückverlegt werden. Konrad eröffnet ein Jahr darauf den Krieg. Wieder mit den Liutizen verbündet, wieder am Rand der Lausitzer Platte vorstoßend, kommt er wieder, wie vor ihm Heinrich, nicht bis Krakau. Es fehlt an Wegen. Aber Mieszko dringt ein Jahr darauf, da der König in Ungarn festgehalten ist, über die Elbe vor und verbrennt 100 sächsische Dörfer. Konrad rüstet zur Rache. 1031 wieder im Feld, die Russen im Rücken der Polen als Bundesgenossen, erzwingt er von Mieszko die Anerkennung der deutschen Oberhoheit und die Rückgabe der Marken. Dessalia vereinigt die Niederlausitz mit der Sachsenmark, die Oberlausitz mit der thüringischen. 1036 werden auch die Liutizen tributpflichtig. Im Ungarnkriege 1030 jedoch ist der Kaiser nicht über die Raab hinaus gelangt, obwohl auch ein böhmisches Heer unter Bretislaw vorging. Die Magyaren vermochten nach dem Weggang des Kaisers sogar Wien zu erobern, das damals bereits zur Ostmark gehört. In dem Frieden, der nun folgt, wird die Fischer, die Ostgrenze, ein Rückschlag. Einige Friedensjahre sind nun dem Salier vergönnt. Ohne jede Romantik arbeitet er an der Stärkung der königlichen Macht. An der Kirche als Stütze des Staates hält er fest, aber er ist sparsam mit Landvergebungen an sie. Nur für den Dombau in Speyer, das Lieblingswerk seines Hauses, hat er eine offene Hand. Auch für das Kloster Limburg in der Hart, wo später seine Schwiegertochter Gunhild von Dänemark zum Ruhen kommt. Sonst aber braucht er das Land selber. Ja, er sieht gerne, wenn die Bischöfe, die er einsetzt, auch eine Zahlung leisten. Es lässt ihn sehr gleichgültig, dass die Reformer dies Simonie, ein Kirchenverbrechen, nennen. Er kann darin, wodurch der Staat wieder etwas von dem reichen Vermögen der Kirche erhält, nichts Schlechtes erblicken. Häufig setzt er seine deutschen Geistlichen, einem Brauche Heinrichs folgend, in italienischen Bistümern ein, zum Missfallen Ariberts. Der Kaiser hat von der Kirche die glänzende Verwaltungskunst abgesehen. Er vergibt verfügbaren Boden nicht mehr an große Vasallen, sondern an königliche Dienstmannen, an Ministerialen, die für ihn im Falle des Bedarfs unmittelbar verfügungsbereit sind und ihm unmittelbar Abgaben leisten. Dadurch wächst die persönliche Macht des Königs. Kommt noch dazu, dass Konrad den Pfalzen die größte Sorgfalt zuteil werden lässt, so müssen Ansehen und tatsächliches Gewicht des Königtums reißend bergauf gehen, wenn die Nachfolger das Werk planmäßig fortsetzen. Der kluge Rechner erkennt auch die Bedeutung der Städte. Er erteilt persönlich den Marktbann und es entwickeln sich die Pfalzen Goslar, Dortmund und Ulm zu königlichen Städten. Der Kaiser arbeitet auf die Erblichkeit der mittleren und kleinen Lehen hin, wodurch sie von der Willkür der großen Lehensgeber unabhängig werden. Die kleinen Lehensträger erblicken nun in ihm ihren Schützer, er kann jetzt aber auch mehr auf ihre Hilfe rechnen als früher. Sie müssen nicht mehr jedem Übermut ihrer Lehensgeber folgen und können reichstreu bleiben, wenn ihr Herr auch Miene macht, abzufallen oder die Heeresfolge zu verweigern. So ist das Gleichgewicht nahezu gesichert, die Erblichkeit der großen Lehen gemildert durch die Erblichkeit der kleinen Lehen der Dienstmannen oder Ministerialen. Nur eines fehlt noch, die Erblichkeit des Königtums. Dazu aber hat es das Erste Reich nie gebracht. Darum sank es seit dem 13. Jahrhundert, während das französische Königtum aufstieg. Diese großartigen Bemühungen zur Stärkung der königlichen Macht werden gekrönt durch Konrads Streben, das Reich in seiner Person zu vereinigen. Er gibt erledigte Herzogtümer nicht weiter, er überträgt sie dem Thronerben Heinrich. So fällt 1027 Bayern, 1038 Schwaben, 1039 Kärnten und Franken heim. Außerdem ist Heinrich seit 1038 auch mit Burgund belehnt, 1028 wurde er von Pilgrim von Köln zum König gekrönt. Schade nur, dass es der dritte, nicht der vierte Heinrich war, dem solche Macht vererbt wurde. Wiederum sendet Italien böse Nachrichten aus dem Norden wie aus dem Süden. Der Kaiser muss noch einmal nachsehen. Die kleinen Lehensleute, die Valvasoren, haben sich gegen Aribert von Mailand erhoben, der sie bedrückt. Sie haben ihn, die Bischöfe und den Hochadel bei Lodi, besiegt. Der Kaiser erscheint auf Aribert Hilferufe. Er siedelt nach Pavia über, da es in Mailand zu stürmisch zugeht. Bald aber sieht er sich gezwungen, gegen Aribert selbst vorzugehen, ja ihn in Haft zu nehmen. Jedoch der Erzbischof entkommt nach Mailand, das sich trotz Bannung Ariberts durch den Papst und Absetzung durch den Kaiser behauptet. Konrad aber erlässt für Italien das Lehensgesetz, wonach auch die kleinen Lehen vererbt werden und der Lehensträger gegen willkürlichen Lehensentzug geschützt ist. Nun geht der Kaiser nach dem Süden, obwohl sich Mailand noch hält. Die Bischöfe von Vercelli, Cremora und Piacenza werden nach Deutschland verschickt, Parma wird zerstört. Im Kampf gegen den nun durchaus verlässlichen und über beide Lothringen herrschenden Gucella ist Odo von der Champagne gefallen. In Unteritalien entkleidet Konrad den hartnäckig trotzenden Pandulf IV. Des Fürstentums Capua und gibt es an Weimar von Salerno, dem er gestattet, die Grafschaft Aversa als sein Lehen an den Normannen Rheinulf zu verleihen. Damit sind die Normannen in Italien, das sie selbst erst kürzlich betreten, bereits Lehensträger geworden. Der Kaiser aber kehrt entlang der Adria zurück. Nach Rom kommt er nicht. Es ist hohe Zeit für die Heimkehr. Eine Seuche beginnt im Heer zu wüten. Ihr fällt seine Schwiegertochter, die Dänin Gunhild, zum Opfer, aber auch sein Stiefsohn Hermann von Schwaben. Der Salier selbst kommt leidend über den Brenner zurück. Von Solothurn, wo er seinen Sohn zum König von Burgund krönen ließ, zieht er nach Goslar im Sachsenland, von da nach Köln und weiter nach Nimwegen. Hier befällt ihn wieder die Krankheit. Noch wird das Pfingstfest glanzvoll in Utrecht gefeiert, aber tags darauf, es ist am 4. Juni 1039, stirbt der Kaiser noch nicht 50 Jahre alt.